die Shriners auch karitativ sehr viel tun und deren Arbeit öffentlich gewürdigt wird. Aber es gibt nicht nur in Abenteuerfilmen solche Geheimbünde, die dann zu irgendetwas führen. Da gibt es ja sehr, sehr viele, die Templars und so weiter. Und diese Geheimorganisationen, die gibt es heute ja auf mehreren Kontinenten, wie auch die Schlaraffen weltweit vertreten sind. Aber sie sind auf Deutsch. Das heißt, es ist eine Vereinigung, in der man Deutsch sprechen können muss. Unsere heutige Sendung befasst sich also mit einer von diesen Geheimbünden, nämlich immer noch einem reinen Männerbund, den Schlaraffen. Begegnen wird man ihnen sicherlich öfters, aber öfters als man weiß, besonders als Frau. Denn wir sind ja nicht erlaubt oder als Mitglied erlaubt, als volles. Ich erinnere mich noch, dass mein Kollege im Radio, Henning, und wohl vielleicht auch mein Chef Kurt, in dieser Vereinigung in der Abteilung hier in Florida Mitglieder waren. Henning war neu dabei und ich scherzte, dass man in den USA ja eigentlich nicht gegen Frauen diskriminieren dürfe und ich mich dann umgehend um die Akzeptanz von Frauen bei den Schlaraffen kümmern würde. Die Augen wurden sehr groß und man war gar nicht mit mir einverstanden und es war auch mehr als Scherz gemeint. Natürlich, dieser Scherz, in anderen Organisationen gibt es seit vielen Jahren inzwischen Frauen. Auch da tut man sich manchmal schwer, sie als volle Mitglieder aufzunehmen, weil es doch, wenn es Männerclubs waren, gar nicht so einfach ist, das zu ändern. Also vor Schlaraffia hat diese Zeit doch Halt gemacht, nämlich da herrscht Tradition. Ich lernte Marga und ihren Mann kennen und auch er war in der Schlaraffia. Es waren Hörer und wurden dann auch Freunde. Seine Frau, fand das alles sehr schön. Sie backte Kuchen und wurde in die Geselligkeiten, wie eben alle Frauen der Schlaraffen, mit einbezogen und eingeladen. Also sie tat sehr viel dafür und man reiste auch herum zu den anderen Mitgliedern und auch deren Familien waren natürlich dann auch mit dabei, aber nicht bei jeder Veranstaltung. Also sonst trifft man sich nur als Herren und das dann, wie gesagt, nur bei Sonderveranstaltungen, dass man die Frauen mit einbezieht. Da Schlaraffia-Mitglieder sich mit sehr ähnlichen Narrenkappen und Kostümen wie die Mitglieder von Karnevalsvereinen kleiden, dachte ich in dieser Karnevalssaison erneut an diese Vereinigung. Beide Vereine machen sich über Hierarchien lustig, zumindest am Anfang, die man nämlich in den Uniformen entweder der napoleonischen Zeit, also Karneval hat ja auch so diese Uniformen der einzelnen Garden, das ist ja, geht ja wirklich alles auf die alten Uniformen im Militär in dem 19. Jahrhundert zurück. Und gar natürlich auch im Mittelalter hat man auch Narrenkappen schon getragen und die Kostüme sind ein bisschen bunter und auch ein bisschen antiker bei den Schlaraffen. Und doch bilden sich diese scheinbar der Hierarchie trotzenden Vereinigungen, zumindest in ihrer Entstehung war das ein Protest gegen solche Hierarchien der Gesellschaft. Diese Organisationen jedoch wiederum bilden ihre eigene Hierarchie auf. Widerspruch vielleicht, aber ernst im Spaß. Also eine richtige Organisation, sehr straff. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen weiter damit beschäftigen, und zwar im Hauptteil unserer Sendung halt. Und da geht es darum, was man alles als Schlaraffe wissen muss. Und wie gesagt, vieles habe ich gefunden in diesen einzelnen Vereinigungen. Der Schweizer Verein besonders war also recht transparent in den ganzen Regeln, die da aufgestellt sind. Und das können Sie dann auch im Internet wieder nachlesen. Also, und ich habe also, wie gesagt, Ihnen da einiges zusammengesucht und wünsche Ihnen also viel Spaß bei dem Kennenlernen dieser dieses Themas und auch dieser Organisation, das es ja schon seit Mitte, wie gesagt, des 19. Jahrhunderts gibt. Und die Organisation, wo ich diese Informationen habe, ist also www.schlaraffia.org und dann / was-ist-schlaraffia. So, und da können Sie es also, wie gesagt, jetzt können Sie es von mir hören und dort können Sie es nochmal nachlesen. Schlaraffia ist eine weltweite Vereinigung von Männern, die der Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor verpflichtet sind. Ihr Leitspruch heißt In arte voluptas. In der Kunst liegt das Vergnügen. Ja. Wenn Sie selbst gerne rezitieren, musizieren, dichten, komponieren, zuhören und zusehen, gerne malen, zaubern oder anderen Künsten nachgehen, dann bietet Ihnen Schlaraffia ein Forum, das Ihnen mit Toleranz, Geist und Humor ein Wunderland des Geistes eröffnet. Die Beiträge der Sassen, also der Mitglieder der Schlaraffia, sind teils ernst, teils heiter und sollten humorvollen Ergänzungen, Kommentaren und Wortspielen durch die Zuhörerschaft durchaus Raum geben. Ja, das ist so etwas, womit man quasi einen anlockt. Also das ist der Eingang in die Schlaraffia. So ist das, wenn man Mitglied werden will. Das sollte man dann also können und lieben. Heute gibt es ca. 260 Reiche. Und Reiche wird mit REYCHE geschrieben. Also das sind die Ortsvereine der Schlaraffen. Und wie gesagt, da gibt es in Tampa Bay eben auch einen. Mit über 10.000 Mitgliedern in Europa, davon überwiegend in Deutschland, Österreich, Schweiz, Nord- und Südamerika, Südafrika, Thailand und Australien. In jedem dieser Reiche wird Deutsch gesprochen und bei dem Reden, Redden oder Zuhören muss man die Sprache doch recht gut beherrschen. Gut wird betont hier. Wenn Sie gerne zuhören wollen, wenn Sie bereit sind, Leistungen anderer Sassen tolerant zu würdigen und sich einige Stunden nicht über Politik, Beruf und Religion zu unterhalten, dann sollten Sie den nächsten Schritt tun, nämlich zu den Schlaraffen gehen natürlich. Dazu gehört nach Ansicht der Schlaraffen erstmal, sich weiter zu informieren. Und das haben wir Ihnen ja jetzt hier schon ein bisschen leicht gemacht. Und auch wenn Sie schon von diesem Geheimbund gehört hatten und Sie vielleicht auch so waren, die Grundstrukturen eher von geheimnisvollen Ritualen mit dem Mantel des Geheimnisses bedeckt. Da gab es den Urgroßonkel Horst, also nicht Sie, sondern ich war das, ja. Also ich hatte einen Urgroßonkel Horst, der Schlaraffe war, so erzählte meine Mutter. Und er erzählte meiner Mutter, dass es da so einen geheimen Händedruck gibt, an dem sich zwei Schlaraffen also erkennen können. Wenn auch an die Zeit des letzten Krieges, wo alle solchen Geheimbünde sich auflösten bzw. verstecken mussten, das da natürlich besonders geheim dieser Austausch war. Die Freimaurer zum Beispiel hatten diskret am Revers ein kleines Vergissmeinnicht anstecken. Dass man bequem im Internet Text und auch Videos sehen kann, ist sehr neu und mir vor allem sehr neu. Vielleicht mag es auch an dem Jahr 2020 liegen, dass man mehr Zeit hatte, ein solch umfassendes Areal von Informationen zu erstellen und das im Internet. Wie entstand Schlaraffia? Erstmal die Kurzfassung, später geht es dann um das Warum. Schlaraffia wurde 1859 in Prag gegründet. Dort traf sich eine zunächst vorwiegend aus Künstlern bestehende Runde, die nicht nur den schönen Künsten huldigte, sondern mit satirischer Lust die Überheblichkeit des Adels und die dünkelhafte Titels- und Ordenssucht des tonangebenden Beamtentum aufs Korn nahm. Also hiermit wird an den Hierarchien quasi dann Kritik geübt. Zwar humorvoll, aber immerhin. Also man hat diese Hierarchien nicht gemocht. Damals wie heute geht es den Schlaraffen um die Persiflage der alltäglichen Wichtigkeiten, die im normalen Leben eigentlich gar nicht mehr erkannt würden, in denen wir aber praktisch gefangen sind. Es geht darum, diese alltäglichen Wichtigkeiten spielerisch zu überzeichnen, aufzubauschen, dadurch erkennbar zu machen, sie durch den Kakao zu ziehen und damit uns, also so sagen die Schlaraffen, und ihr Umfeld ein wenig auf den Arm zu nehmen, ohne zu verletzen. Wer dabei erkennt, dass man sich selbst nicht so ernst und so wichtig nehmen sollte, dass man auch über sich selbst lachen kann, der hat fast schon das ganze Spiel begriffen. Gibt es Spielregeln? Natürlich. Man kann auch das schlaraffische Spiel nicht ohne Regeln spielen. Die wichtigsten Regeln sind Achtung und Respekt vor dem Mitspieler bewahren. Humor ist erwünscht, der Sarkasmus aber vor der Tür bleiben. Ironie ist erlaubt, darf den Mitspieler aber nie verletzen. Berufliches, Politik und Religion sind keine Spielthemen und bleiben Tabus. Unser, also das Spiel der Schlaraffen, baut auf ein tolerantes und freundschaftliches Miteinander. Warum ist Schlaraffia nur ein Männerverein? Es gibt nur noch ganz wenige und hier gibt es schon so einiges zu bedenken. Was sagt die Transgender-Gesellschaft? Die Werte und deren Rechtfertigung sind inzwischen im Jahre 2022 doch recht fragwürdig. Ich hörte diese gleiche Argumentation übrigens von alten Rotariern, die sich über 30 Jahre, nachdem die Rotary International Statuten zugunsten der Aufnahme von berufstätigen Frauen geändert worden waren, immer noch fest gegen eine Aufnahme von Frauen sich da aussprachen dagegen. Ach, mit denen kann man weder befreundet sein noch Fairness erwarten, sagten mir die alten Clubmitglieder. Diese Clubs haben seit circa 10 Jahren fast alle Frauen als vollwertige Mitglieder aufgenommen. Nicht so die Schlaraffen. Die Schlaraffen spielen ihr Spiel im Winterhalbjahr. Bis auf wenige Abende nur unter Männern. Wir sind überzeugt, dass dies eines der Erfolgsrezepte der Schlaraffia war und ist. Unsere gespielte Rivalität bleibt so garantiert problemlos, so sagen die Männer. Tatsächlich schätzen es unsere Frauen sehr, wenn ihre Männer sich nach einem Abend in Schlaraffia fröhlich wieder nach Hause bewegen. Dass durch Schlaraffia viele private und enge Freundschaften zwischen den Familien entstehen, spricht für die hohe Akzeptanz dieser Regel. Übrigens 2-mal pro Winterung an speziellen Anlässen sowie während des Sommers, zum Beispiel auf unseren gemeinsamen Reisen, sind die Partnerinnen herzlich eingeladen. Meine liebe ältere Freundin Marga, Schlaraffenfrau, schwärmte von den Reisen zu den anderen befreundeten Schlaraffenpaaren. Sie liebte die Geselligkeit dieser Sommerzusammenkünfte. Ein Abend in Schlaraffia soll das Gemüt erhöhen, so sagen wieder die Schlaraffen. Und die Sprache ist recht gewöhnungsbedürftig. Da fragt die eine Ehefrau die andere: Und wie geht es euch, liebe Burgfrau? Ein solches Gespräch, darin geriet meine Mutter einmal, ohne zunächst zu erkennen, dass es sich um Partnerinnen von Schlaraffen handelte. Dass es da auch ein Stahlross, also Auto, und vieles andere mittelalterliche mehr an Termini gab, hörte sie bald. Eben eine ganz andere Welt, und wer nicht dazu gehört, muss draußen bleiben. Die Gründerväter Schlaraffias haben den Zusammenkünften den Rahmen eines Ritterspiels gegeben, als Persiflage auf die Eitelkeiten der Gesellschaft. Die Mitglieder, Sassen genannt, tragen deshalb auch eine ritterliche Rüstung, in Anführungszeichen, aus Stoff. Im ersten Teil der Sippung erfolgen eine ironisch-feierliche Eröffnung und die Begrüßung aller Gäste. Im zweiten Teil folgen dann die individuellen Beiträge der Sassen und Gäste. Auch Fexungen genannt. Es ist jedem Sassen freigestellt, ob und was er zum Gelingen der Sippung beitragen möchte. Natürlich lebt die ganze Sippung nur, wenn der Regen von der Regenbeteiligung der Sassen. Wann trifft man sich im Winter? Nicht ganz klar warum, aber so ist das eben. Schlaraffia ist in Reiche organisiert. Die Treffen, Sippungen genannt, finden in Europa und in Nordamerika im Winterhalbjahr vom 1. Oktober bis zum 30. April in jedem örtlichen Verein einmal pro Woche statt. In Lateinamerika, Australien und Südafrika, wo der Winter während unserer Sommerzeit stattfindet, wird in unseren Sommermonaten gesippt. Pilger seien dagegen sehr. Mal vorbeischauen, bitte aber pünktlich und regelmäßig und eben Deutsch sprechen. Schlaraffia ist für jeden offen, aber keine öffentliche Institution. Wenn Sie unser Spiel und den Ablauf eines Abends einmal erleben möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen, in Begleitung eines Schlaraffen teilzunehmen. Sie werden dann unverbindlich als Pilger eingeführt. Daraus ergeben sich für Sie keinerlei Verpflichtungen. Sollten Sie Gefallen an unserem Spiel finden, haben Sie die Möglichkeit, weitere Abende als Pilger zu besuchen. Der Verein sagt, reift in Ihnen der Wunsch, unserem Bund beizutreten, dann folgt eine Zeit, in der Sie als Prüfling die Sassen des Vereins besser kennenlernen können und umgekehrt. Hinfinden, regelmäßig, vorher und dann immer. Schauen Sie in der Webseite nach, wo der nächstgelegene Verein von Ihrem Wohnort entfernt angesiedelt ist. Egal ob beim Deutschen, Österreichischen, dem Schweizerischen oder gar dem Nordamerikanischen oder Lateinamerikanischen Landesverband, Sie sind überall herzlich willkommen. Suchen Sie auf der entsprechenden Webseite der Reiche das in Ihrer Nähe gelegene und den Kontakt zum Kanzler des Vereins, Kanzler übrigens mit TZ. Er wird Ihnen das Wichtigste mitteilen und Sie herzlich willkommen heißen. Wie wird man Schlaraffe? Erst muss einmal Neugier zu dem Wunsch dabei sein und mitzumachen führen. Wie also wird man Schlaraffe? Die Informationen auf der Berner Webseite, die wir als sehr informativ Ihnen nun einmal gerne weitergeben wollen, sollen uns seinen Besuchern einen guten Überblick über den Männerbund Schlaraffia geben. Sicherlich gibt es noch viele zusätzliche Fragen. Also am besten sich an einen Schlaraffen anschließen. Denn, so die Webseite, die Mehrzahl dieser Fragen können sicherlich am besten dann beantwortet werden, wenn man an einem der informellen Zusammenkünfte der Schlaraffen in den Sommermonaten oder bei einem der formalen winterlichen Treffen einer sogenannten Sippung teilnimmt. Auf die Frage, kann ich Schlaraffe werden, gibt es zunächst zwei Grundfragen, deren Antworten wesentlich für die weiteren Schritte sind. Wolle mir so reinlassen, wie man das so schön im Karneval sagt. Aber hier ist es bierernst. Sarkasmus ist nicht angebracht. Okay. Zuerst sollen die folgenden Fragen hauptsächlich mit Ja beantwortet werden können. Haben Sie Sinn für Humor? Lieben Sie die Kunst in jeder Form? Schätzen Sie die Freundschaft hoch ein? Sind Sie in der Lage, anderen zuzuhören? Weiterhin gibt es zwei Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Sie müssen Deutsch sprechen und verstehen können und Sie müssen ein Mann von unbescholtenem Ruf sein. Sollten Sie dann interessiert sein, ein Mitglied der Schlaraffia zu werden, gibt es einen seit Bestehen der Schlaraffia vorgeschriebenen Vorgang. Er gibt beiden Seiten die Möglichkeit gegenseitigen Prüfens und die Gewissheit, einen wirklichen Schlaraffen in den Bund aufzunehmen. Kontakt herstellen, man muss also hinfinden. Der Interessent sollte mit dem Kanzler desjenigen Reiches, das am nächsten von seinem Wohnsitz entfernt ist, Kontakt aufnehmen. Der Kanzler wird ihm einen persönlichen Gesprächspartner vermitteln. Hier wird ihm die Möglichkeit gegeben, alle offenen Fragen zu stellen und er kann sicher sein, detaillierte Antworten zu bekommen. Mehrere dieser informellen Gespräche und Zusammentreffen können folgen. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo beide Seiten sich zum nächsten Schritt entscheiden. Entstehung einer Entwicklung. Arkadia und ihr Snobismus. Vive la Revolution. An der Wiege der Schlaraffia standen Musiker, Sänger, Komponisten, Schauspieler, Literaten und Kunstfreunde aus der Prager Theater-, Musik- und Kunstszene. Zahlreiche von ihnen gehörten dem Verein Arkadia an, unter ihnen der Direktor des Deutschen Theaters in Prag, Franz Thomae. Als dieser im Frühjahr 1859 den mit irdischen Gütern spärlich gesegneten Bassisten Albert Eilers in diese Künstlervereinigung einführen wollte, wurde diesem die Aufnahme als angeblichem Proletarier verweigert. Die Vorstufe zu Schlaraffia, ein Protestclub besonderer Art, Anti-Establishment sozusagen. Aber sowas ändert sich schnell. Ein bisschen wie bei der Französischen Revolution, wo immer es um den Protest gegen Hierarchien geht nämlich. Also, aus Protest gründete die Künstlergruppe rund um Franz Thomae einen Stammtisch, den sie spöttisch damals Proletarierclub nannte. Und dessen Mitglieder legten sich ihren Berufen und Hobbys entsprechende Namen zu. So wurde beispielsweise aus einem Kapellmeister ein Taktstockproletarier, aus einem Sänger ein Tenorproletarier und aus einem Cellisten ein Celloproletarier. Weil dieser Club schon bald dem Untergang geweiht war, entstand daraus am 10. Oktober 1859 eine neue Vereinigung, die sich wohl erst etwas später den Namen Schlaraffia gab und deren Mitglieder vorerst in normalbürgerlicher Kleidung ohne besondere Kopfbedeckung oder Abzeichen zusammenkamen und denen auch das spätere Rittertum noch fremd war. Man kannte weder Rüstung, Schwerter noch Burg. Auch hatte der Uhu noch keine besondere Bedeutung. Das Wort Schlaraffe dürfte vom mittelalterlichen Wort Slöraffe, also Begriff für sorglose Genießer, abgeleitet worden sein. Erst in jüngerer Zeit füllte ein Schlaraffe den einst wohl eher zufällig gewählten Begriff Schlaraffia mit dem vielversprechenden und zutreffenden Inhalt Schlaraffenland des Geistes. Also das war so eine neuere Idee. Ja, aber natürlich auch gut. Was im Herbst 1859 in Prag zu einem ersten schlaraffischen Reich, der Prager, geführt hatte, fand sehr bald Nachahmer und es entstanden in rascher Folge neue Schlaraffenreiche in Berlin, Leipzig, Graz, Breslau, Köln, Sopron, Amsterdam, Stuttgart, Regensburg, Linz und so weiter, die sich alle an der Prager ausrichteten. Als erstes Reich in der Schweiz wurde am 5. Oktober 1880 in Zürich die Turitia, später Turicensis, aus der Taufe gehoben. Gründungsmitglieder waren Schlaraffen aus dem Reich Vratislavia, Breslau. In Zürich, von Zürich aus sprang der zündende Uhu-Funke in manch andere Stadt über. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 2. April 1914 entstanden insgesamt 197 Reiche. Aber Schlaraffia in der Krise, die Weltkriege, Ideologien und Machthaber waren erst als scharfe Beobachter, Bewacher, dann Maßregler tätig. Zuletzt kam das Verbot, denn eine eigene Meinung, die von der Meinung des Staates abwich, wurde nicht mehr toleriert. Während Schlaraffia im Ersten Weltkrieg mit einem blauen Auge davongekommen war, wurde sie durch die Wirren im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges und dann durch den Krieg selbst arg gebeutelt. Zwar hatten bestehende Reiche unter den Kriegserscheinungen des Ersteren gelitten und einzelne Reiche hatten aufgrund deutschfeindlicher Strömungen ihre Burgen schließen müssen, zum Beispiel Metz, Straßburg. Das schlaraffische Leben pulsierte jedoch weiter und es entstanden namentlich auch außerhalb Europas verschiedene neue Reiche. Die Geburt des Nationalsozialismus am 30. Januar 1933 wurde dann jedoch für die Schlaraffen innerhalb der Grenzen des Dritten Reiches zur Schicksals- und Existenzfrage. Die diktatorische Regierung qualifizierte die Schlaraffia als Geheimbund und knüpfte den Weiterbestand der Reiche vorerst an strenge Bedingungen, unter anderem eine Loslösung von der Prager sowie daran, dass künftig nur Männer arischer Abstammung Mitglieder von Schlaraffenreichen sein durften. Im Jahre 1937 verlangte jedoch die reichsdeutsche Regierung deren Auflösung. Im gleichen Jahr sahen sich auch die Reiche in Österreich veranlasst, sich von der Prager zu lösen. Nachdem es auch außerhalb von Deutschland und Österreich zu Austritten aus Altschlaraffia, gekommen war und von vormals 256 verzeichneten Reichen noch deren 66 übrig blieben waren, wurde im Mai 1938 ein Konzil in Pressburg, Bratislava, einberufen, welches vor allem einen Weiterbestand der Schlaraffia im Falle eines Unterganges der Prager, der Allmutter, und die natürlich als Allmutter bezeichnet und verehrt wurde, sicherstellen wollte. Der Vorschlag, die verschiedenen Reiche in Landesverbänden zusammenzuschließen, wurde in der Folge des vorerst nur in der Schweiz umgesetzt, wo am 1. Oktober 1938 der Landesverband Schlaraffia Helvetica gegründet wurde. Der Einmarsch der deutschen Truppen in die damalige Tschechoslowakei im März 1939 führte in der Folge zum Untergang der Prager. Und bereits vor Ausbruch des Krieges am 1. September lösten sich mit Ausnahme der schweizerischen und amerikanischen alle übrigen Reiche in rascher Folge auf. Wiedergeburt und Gründung des Verbandes Al-Schlaraffia. Man konnte wieder seine eigene Meinung haben und mit Humor kundtun. Jede Einschränkung folgte eine Expansion. Nach dem Krieg konnten die Herren es nicht abwarten, wieder in Freiheit, Kunst und Kultur persönlichen Ausdruck zu verleihen. Wiener Schlaraffen machten den Anfang. Im Januar 1946 ging in der Schweiz die Meldung ein, dass das österreichische Schlaraffenreich Vindobona, Wien natürlich, die erste Sippung nach dem Krieg zelebriert habe, worauf gleiche Meldungen anderer Reiche folgten. Das schlaraffische Leben erwachte wieder. Zahlreiche erloschene oder in die Verborgenheit gedrängte Reiche konnten ihre Burgen wieder öffnen. Es entstand in und außerhalb von Europa neue Reiche und es wurden die seinerzeit angeregten Landesverbände ins Leben gerufen. Im Bestreben, eine Verbindung zwischen den Landesverbänden herzustellen, wurde am 29. Februar 1952 in Baden-Baden die Altschlaraffische Beratungsstelle aus der Taufe gehoben. 3 Jahre später kam es auf Anstoß des Landesverbandes Amerika zu einem Statut des Länderverbandes Verband Altschlaraffia, welchem alle Landesverbände zustimmten. Als Sitz des neuen Verbandes wurde Bern bestimmt und am 27. April 1957 konnte in St. Gallen der heutige Altschlaraffenrat als Nachfolgegremium der Beratungsstelle seine Tätigkeit aufnehmen. Damit war die Wiedergeburt Altschlaraffias besiegelt. Der Dachverband Altschlaraffia und das Uhu-Versum schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig als Ausdrücke. Aufpassen, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Wichtig, ein gutes Motto. Pflege von Kunst und Humor unter Hochhaltung der Freundschaft. Ich darf mich bei Ihnen erst einmal ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Das war jetzt ein sehr, sehr langer Text und wir haben ihn in 2 geteilt, denn für Sie ist diese Sache vielleicht sehr interessant und vielleicht wollen Sie sich nächste Woche wieder einschalten, wenn ich Ihnen dann den 2. Teil, wo wir ein bisschen zu der Einführung eines Schlaraffen selber